Erster David wusste, dass er bald sterben würde. Er gab seinem Sohn Salomo letzte Befehle. Zweiter David sagte, ich sterbe bald wie alle Menschen. Sei stark und sei ein Mann. Dritter gehorche Gott und tue, was er will. Halte alle seine Gesetze und Gebote. Dann wirst du Erfolg haben. Vierter Gott hat mir ein Versprechen gegeben. Deine Söhne sollen immer Könige sein. Sie müssen Gott aber treu sein. Fünfter, du weißt, was Job getan hat. Er hat zwei Anführer im Frieden getötet. Er hat ihre Kleidung mit Blut beschmutzt. Sechster, sei weise und bestrafe ihn. Lass ihn nicht in Frieden alt werden und sterben. Siebter, sei gut zu den Söhnen von Barsilei. Sie sollen an deinem Tisch essen. Sie haben mir früher geholfen. Achter, Simei hat mich früher sehr böse beschimpft. Ich habe ihm versprochen, ich töte dich nicht. Neunter, aber du bist weise. Du weißt, was du tun musst. Er soll für seine Taten sterben. Zehnter, David starb und man begrub ihn. Er liegt nun in der Stadt Davids. Elfter, David war 40 Jahre lang König. Er regierte in Hebron und in Jerusalem. Zwölfter, Salomo wurde der neue König nach seinem Vater. Seine Macht wurde jeden Tag größer. 13. Adonia ging zu Bathseba, der Mutter von Salomo. Sie fragte, kommst du in Frieden? Er sagte, ja. 14. Er sagte, ich möchte mit dir reden. Sie antwortete, sprich weiter. 15. Er sagte, ich sollte eigentlich König sein. Aber Gott wollte Salomo als König haben. 16. Ich habe eine Bitte an dich. Sag bitte nicht nein. Sie sagte, sprich. 17. Er sagte, bitte König Salomo für mich. Er soll mir Abisag zur Frau geben. 18. Bathseba sagte, gut, ich werde für dich mit dem König reden. 19. Bathseba ging zum König Salomo. Der König stand auf und begrüßte sie. Sie setzte sich neben ihn. 20. Sie sagte, ich habe eine kleine Bitte. Der König sagte, frag nur, Mutter. 21. Sie sagte, gib Abisag deinem Bruder Adonia zur Frau. 22. Salomo fragte, warum willst du nur Abisag? Er will auch mein Königreich haben. Er ist mein Bruder. 23. Salomo schwor bei Gott, Adonia muss heute sterben. Er hat das Falsche verlangt. 24. Gott hat mich zum König gemacht. Adonia wird noch heute getötet. 25. Salomo schickte Benaja los. Benaja tötete Adonia. 26. Der König sagte zum Priester Abjatar, geh nach Hause. Du verdienst den Tod. Aber ich töte dich heute nicht. 27. Salomo schickte Abjatar weg. Er war kein Priester mehr. So geschah, was Gott früher gesagt hatte. 28. Job hörte davon. Er hatte Adonia geholfen. Er lief zum Zelt Gottes und hielt den Altar fest. 29. Salomo hörte, Job ist beim Altar. Salomo schickte Benaja, geh und töte ihn. 30. Benaja sagte zu Job, komm heraus. Job sagte, nein, ich sterbe hier. Benaja sagte das dem König. 31. Der König sagte, Tu, was er sagt. Töte ihn dort. Dann ist meine Familie frei von seiner Schuld. 32. Gott bestraft ihn für seine Morde. Er hat zwei gute Männer getötet. David wusste nichts davon. 33. Job und seine Kinder sind schuld. David und seine Söhne haben Frieden von Gott. 34. Benaja ging hin und tötete Job. Man begrub Job bei seinem Haus in der Wüste. 35. Der König machte Benaja zum Chef vom Heer. Zadok wurde der neue Priester. 36. Der König rief Simei. Er sagte, baue ein Haus in Jerusalem. Bleibe dort wohnen. 37. Wenn du die Stadt verlässt, musst du sterben. Du bist dann selbst schuld. 38. Simei sagte, das ist gut. Ich werde es tun. Er blieb lange in Jerusalem. 39. Nach 3 Jahren liefen 2 Sklaven von Simei weg. Sie gingen in die Stadt Gat. 40. Simei ritt auf seinem Esel nach Gat. Er suchte seine Sklaven und brachte sie zurück. 41. Salomo hörte, Simei war in Gat und ist wieder da. 42. Der König rief Simei. Er sagte, ich habe dich gewarnt. Du hast versprochen, ich bleibe hier. 43. Warum hast du dein Versprechen vor Gott nicht gehalten? Du hast meinen Befehl missachtet. 44. Der König sagte, du weißt, was du David angetan hast. Gott bestraft dich jetzt dafür. 45. Aber König Salomo wird Segen haben. Der Thron von David bleibt für immer sicher. 46. Der König gab Benaja einen Befehl. Benaja tötete Simei. Salomo war nun sicher König,